Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödliche Koordinaten. Erster Teil. Es gibt Tage, da sitzt unsereins ratlos am Schreibtisch, weil weder das Telefon klingelt, noch jemand zögerlich an die Bürotür klopft, um sein schwer verdientes Geld für eine Observation auszugeben. An einem solchen Tag frohlockte ich, als ich aus dem Treppenhaus Geräusche hörte. Wenig später quälte sich ein Mann an Krücken in mein Büro. Solche Treppenhäuser sind eine Tortur, wenn man an Krücken geht. Ich habe sie nicht hierher bestellt. Sie erinnern sich an mich. Wie könnte ich sie vergessen? Achim Bleising, der Kollege aus Deutschland, immer auf der Suche nach einem günstigen Mittagessen. Das stimmt nicht. Ich habe Ihnen schon mehrmals bei äußerst schwierigen Ermittlungen geholfen. Jetzt benötige ich Ihre Hilfe. Als Krankenpfleger bin ich ungeeignet. Ich komme gut alleine zurecht. Wunderbar. Sie wissen ja, wo Sie das Treppenhaus finden. Ich arbeite an einem Fall hier in der Schweiz. Und ich benötige einen Assistenten. Tut mir leid, aber ich sehe hier weit und breit keinen Assistenten. Dann eben einen Partner. Sehen Sie hier irgendwo ein Schild, auf dem steht Maloney und Partner? Es ist leicht verdientes Geld. Das hört sich schon besser an. 200 Franken. Jetzt habe ich mich aber verhört. 300. Ich denke, in gut einer Stunde werden Sie mir den richtigen Betrag nennen. 400. Mein letztes Angebot. Um was geht es? Ein Vater und eine Tochter. Vor einem Jahr ist die Mutter in die Schweiz abgehauen und seither spurlos verschwunden. Die Tochter erhielt eine Postkarte und machte sich auf die Suche nach der Mutter. Und jetzt fehlt auch von ihr jede Spur. Wie lange ist sie schon weg? Eine Woche. Das ist nicht lange. Wie alt ist sie? 22. Dann kann sie tun und lassen, was sie will. Ihr Vater möchte nur sicher sein, dass sie wohlauf ist. Wo ist die Mutter vor einem Jahr verschwunden? In der Nähe von Grünwil. Gut, dann fahren wir jetzt dahin. Zuerst aber geben Sie mir die 400. So viel trage ich nicht auf mir. Was ist eigentlich mit Ihrem Fuß geschehen? Ah, ich habe mir den Knöchel gebrochen. Können Sie mich die Treppe runtertragen? Nein. Nein, aber ich werde unten auf Sie warten und Sie auffangen, falls Sie das Gleichgewicht verlieren. Sie könnten Ihrem Kollegen wenigstens unter die Arme greifen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis wir heil unten ankamen. Bleising jammerte über Altbauwohnungen und zeigte auf ein Taxi. Der Fahrer machte keine Anstalten, auszusteigen. Die Fahrt nach Grünwil kostete so viel, wie andere Leute für einen Restaurantbesuch ausgeben. Aber offenbar verfügte mein Kollege über ein großzügiges Spesenkonto. Auf dieser Landstraße wurde Angelika Werner zuletzt gesehen. Sie war offenbar angetrunken und stieg in eine dunkle Limousine. Seither fehlt von ihr jede Spur. Was wollte sie in der Schweiz? Angelika Werner hat in Grünwil einen Job in Aussicht. Drehen Sie sich nicht um. Wieso? Wir werden beobachtet. Tatsächlich? Ja. Ich bin schon einige Male hier gewesen, aber außer durchfahrenden Autos habe ich nie jemanden gesehen. Sie ist jung und starrt uns an. Kurze, dunkle Haare, 1,65 groß, trägt eine Brille. So sieht sie aus. Das ist Katja Werner. Sie kommt auf uns zu. Dann kann ich mich jetzt umdrehen? Sie bleiben, wo Sie sind. Was soll das? Was wollen Sie von mir? Sind Sie Katja Werner? Bis jetzt war immer nur der Humpelmann hier und jetzt hat er auch noch einen Hampelmann dabei. Ganz schön frech, die junge Dame. Sie haben nichts zu befürchten. Frau Werner, wir sind beide Privatdetektive. Und was wollen Sie von mir? Sie beschützen. Ich brauche keinen Beschützer. Sie suchen nach Ihrer Mutter. Was geht Sie das denn an? Wir sind beide hervorragend, wenn es darum geht, verlorene Mütter zu finden. Maloney hat sogar ein Diplom für verlorene Mütter und ich bin kurz vor dem Bachelor für verlorene Mütter. Reden Sie für einen Stuss? Wir sollten etwas essen gehen und uns in aller Ruhe unterhalten. Sehr gute Idee. Da vorne hat es einen Landgasthof. Das ist eine Pizzeria. Also gut, meinetwegen. Bin ich eingeladen? Ihre Miene hellte sich auf, als Achim Bleising nickte. Wir bestellten je eine Pizza und während wir warteten, erzählte uns Katja Werner, was es mit der ominösen Postkarte auf sich hatte. Da waren nur Zahlen drauf. Weil aber die Karte aus der Schweiz kam, war mir sofort klar, dass sie von meiner Mutter war. Was für Zahlen sind auf der Karte? Ein Freund hat es herausgefunden. Das sind Koordinaten. Ah. Er hat sie in sein Navigationsgerät getippt und das Gerät zeigte Grünwil an. Da, wo ihre Mutter verschwunden ist. Es ist in der Nähe. Es steht dort ein altes Haus mit einem Trödelladen. Aber meine Mutter ist nicht dort. Haben Sie mit den Leuten gesprochen? Noch nicht. Ich dachte, ich warte zuerst mal ab und beobachte das Haus und die Leute. So macht man das doch, oder? Du meine Güte, noch eine Amateurdetektivin. Moment, ich bin kein Amateur. Maloney, ich werde mit den Leuten reden, sie in die Enge treiben und schließlich alles aus ihnen herausholen, was man herausholen kann. Nichts da. Sie werden ihren Knöchel ruhig stellen und hier warten. Und was ist mit mir? Kann ich mitkommen? Die Pizzen kommen. Oder heißt es Pizzas? Ich habe einen Mordshunger. Er verschlang seine Pizza in Rekordzeit. Katja Werner aß nicht einmal eine Hälfte und bot ihm den Rest an. Auch der verschwand umgehend in seinem Magen. Zufrieden lehnte er sich zurück, während ich mich mit Katja Werner in ihrem Kleinwagen nach Grünwil aufmachte. Im Trödelladen trafen wir auf eine Frau. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich suche meine Mutter. Mütter führen wir nicht. Vielleicht eine Puppe? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Lange. Das Haus gehört meinem Vater. Ich habe immer wieder ausgeholfen. Können wir uns mit Ihrem Vater unterhalten? Möchten Sie den Laden kaufen? Ich hasse Trödelläden. Da sind wir uns einig. Es läuft miserabel, weil die Leute heute alles im Internet anbieten. Aber mein Vater will nicht verkaufen. Ich verstehe das nicht. Wir möchten trotzdem mit Ihrem Vater sprechen. Er hat sich eine Einzimmerwohnung gemietet, hat es hier nicht mehr ausgehalten, hat plötzlich Asthmaanfälle gekriegt. Vor einem Jahr ging das los. Wann vor einem Jahr? Am 19. April. Das ist der Tag, an dem meine Mutter verschwand. Mütter lösen keine Asthmaanfälle aus. Es liegt am Staub. Das kann kein Zufall sein. Die Koordinaten und jetzt das. Die Trödelhändlerin schaute mich mitleidig an. Offenbar glaubte sie, dass ich mit Frau Werner in irgendeiner Form liiert oder verwandt war. Katja Werner wiederholte immer wieder das Datum und es dauerte einige Minuten, bis ich sie dazu überreden konnte, zurück in die Pizzeria zu fahren. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliche Koordinaten, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliche Koordinaten, zweiter Teil. Was bisher geschah. Melonys deutscher Kollege Achim Bleising sucht in der Schweiz nach einer jungen Frau, die ihrerseits nach ihrer Mutter sucht. Sie erhielt eine Postkarte mit Koordinaten, die zu einem Haus weisen, doch dort gibt es keinen Hinweis auf ihre Mutter. Maloney findet heraus, dass der Hausbesitzer just seit dem Tag, an dem die Frau spurlos verschwand, an Asthmaanfällen leidet und sein eigenes Haus meidet. Achim Bleising hatte es sich in Grünwil, in einem kleinen Hotelzimmer, gemütlich gemacht. Er hörte interessiert zu, als ich ihm von der Begegnung mit Frau Stickmann erzählte, der Tochter des Trödelladenbesitzers, der seit einem Jahr an Asthma litt. Das ist faszinierend. Das hat Spock auch immer gesagt. Wer ist Spock? Was ist mit Ihrer Bildung? Haben Sie Ihre Jugend auf einem Bücherregal verbracht? Meine Jugend geht Sie nichts an, Maloney. Frau Werner glaubt, dass Walter Stickmann ihre Mutter getötet und auf dem Grundstück des Trödelladens verscharrt hat. Das klingt plausibel. Tut es nicht. Sie haben keine Fantasie. Maloney! Ich halte mich an die Fakten. Es gibt diese Postkarte und es gibt einen Mann, der seit einem Jahr angeblich an Asthma leidet. Wenn Frau Werners Mutter tot ist, wer hat ihrer Tochter die Postkarte mit den Koordinaten geschickt? Interessante Frage. Vielleicht ein Medium? Haben Sie noch nie davon gehört? Es gibt Menschen, die in eine andere Dimension blicken können. Nach einigen Whiskys kann ich das auch, aber ich sehe dabei selten unbekannte Gräber. Das alles kann doch kein Zufall sein. Haben Sie Frau Werners Vater informiert? Nur darüber, dass seine Tochter in Sicherheit ist. Wenn sie es tatsächlich ist. Sie haben recht. Der Mörder Ihrer Mutter könnte auch ihr gefährlich werden. Wir müssen mit Walter Stickmann reden und ihn in die Enge treiben. Das ist gar nicht so einfach, wenn man an Krücken geht. Ich werde das übernehmen. Mir ist langweilig im Hotel. Schalten Sie den Fernseher an. Vielleicht läuft gerade eine Folge mit Spock. Machen Sie sich nur über mich lustig. Ich habe vielleicht nicht so eine gute Allgemeinverbildung wie Sie, aber dafür kann ich eins und eins zusammenzählen. Ach, Sie haben ständig einen Taschenrechner dabei. Das heißt heute Smartphone. Ich rief Anna Stickmann an und überredete sie, mir die Adresse ihres Vaters zu geben. Walter Stickmann zeigte sich wenig erfreut über meinen Besuch, aber er ließ mich trotzdem in die kleine Wohnung eintreten. Anna hat mich vorgewarnt. Es hat keinen Sinn, ich verkaufe nicht. Und weshalb nicht? Das Geschäft läuft miserabel. Ihre Tochter möchte es nicht weiterführen und Sie leiden an Asthma, wenn Sie nur schon daran denken. Es sind sentimentale Gründe. Sentimentale Gründe sind in der Regel weiblich. Meine Frau ist vor 5 Jahren gestorben. Und vor einem Jahr trat eine neue Frau in ihr Leben. Woher? Das ist privat, das geht sie nicht an. Aber es trifft zu. Nein, ich lebe alleine schon lange. Angelika Werner hieß die Dame. Der Name kommt mir bekannt vor. Sie kam vor einem Jahr in die Schweiz und hatte in Grünwil eine Arbeitsstelle in Aussicht. Seither wird sie vermisst. Ich habe es in der Zeitung gelesen, aber ich kenne die Frau nicht. Sie ist auf einer Landstraße, die an ihrem Trödelladen vorbeiführt, ein letztes Mal gesehen worden. Ja, was soll das? Sind Sie von der Zeitung? Bin ich nicht. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Und den Laden verkaufe ich nicht und schon gar nicht an Sie, weil Sie mir unsympathisch sind. Nun lassen Sie meine Tochter in Ruhe, sie hat nichts damit zu tun. Mit was hat sie nichts zu tun? Sie drehen einem die Wörter im Mund um, das passt mir gar nicht. Verschwinden Sie. Ich fuhr zurück ins Hotel. Achim Bleising war nicht mehr allein. Katja Werner leistete ihm Gesellschaft. Gemeinsam brüteten sie auf einem Tablet über einem Ausschnitt aus Google Earth. Da oder da. Es gibt so viele Möglichkeiten. Sehen Sie das nicht, Maloney? Wir müssen uns eine Strategie zurechtlegen. Wir könnten es mit einer Drohne versuchen. Sie wollen das Haus bombardieren? Keine Kampfdrohne, eine Kameradrohne. Ach so. Ich glaube, dass Walter Stickmann etwas zu verbergen hat. Aber es muss nicht unbedingt ein Verbrechen sein. Was denn sonst? Vielleicht Ihre Mutter. Sie glauben, er hält sie gefangen? Vielleicht schützt er sie bloß. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich werde jetzt die Polizei anrufen und ein Massengrab melden. Das ist ein wenig übertrieben. Heutzutage muss man übertreiben, wenn man sich Gehör verschaffen will. Ich habe heute schon einmal angerufen, aber bis die Polizei reagiert, es dauert ewig. Ich finde die Drohne eine hervorragende Idee. Was meinen Sie, Maloney? Mein Magen knurrt schon wieder. Dann gehen wir gemeinsam essen. Ich möchte meine Ruhe haben. Ey, wir sind doch jetzt ein Team. Wir müssen zusammenhalten. Aber nicht zusammen essen. Also gut, wir gehen getrennt essen und treffen uns in 2 Stunden zu einer neuen Lagebesprechung. Ich erkundige mich so lange, wo man in Grünwil eine Drohne mieten kann. Und ich melde erneut ein Massengrab. Das sollten Sie nicht tun. Wieso denn nicht? Ich bin es meiner Mutter schuldig. Würden Sie nicht auch alles für Ihre Mutter tun? Dagegen gab es kaum ein vernünftiges Argument. Ich aß in einem Imbiss und danach machte ich einen ausgiebigen Spaziergang, der mich schließlich zum Trödelladen brachte. Dort herrschte ein wildes Durcheinander von Polizei und Forensiker. Üble Sache, Maloney. Uns wurde heute Mittag ein Massengrab gemeldet. Aber wir haben bis jetzt nur eine Leiche gefunden. Das ist entsetzlich. Direkt hinter dem Haus. Ich bin unzählige Male über das Grab gegangen und habe sogar Blumen gepflanzt. Wie kann man einen solchen Schock verdauen? Wie lange liegt die Tote schon hinter dem Haus? Zuerst einmal würde ich gerne wissen, was Sie hier zu suchen haben, Maloney. Eine junge Frau vermisst ihre Mutter. Das ist jetzt ziemlich genau 1 Jahr her. Dann sind Sie hier falsch. Der Zeitpunkt könnte zwar in etwa stimmen, aber bei der Leiche handelt es sich nicht um eine Frau, sondern um einen Mann. Hinter dem Haus lag ein toter Mann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, Maloney. Und Sie, Frau Stickmann, erzählen Sie mir, wann Sie hinter dem Haus Blumen gesetzt haben. Das ist einfach unfassbar. Wie kommt der Tote hinter das Haus? Hat mein Vater etwas damit zu tun? Das wissen wir erst, nachdem wir ihn befragt haben. Das ist nicht möglich. Mein Vater vergräbt keine toten Männer. Das hat er noch nie gemacht und ich kenne ihn schon, solange ich lebe. Sie sind ja immer noch da, Maloney. Er zeigte auf die Straße und ich ging. Aber nicht für lange. Ich wartete, bis ich mich in aller Ruhe mit Frau Stickmann unterhalten konnte. Und das dauerte lange. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliche Koordinaten, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliche Koordinaten, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Koordinaten auf einer Postkarte führen Katja Werner in die Schweiz. Sie glaubt, dass es sich um einen Hinweis ihrer seit einem Jahr verschwundenen Mutter handelt. Sie beauftragt einen deutschen Privatdetektiv, der jedoch verunfallt und Maloney zur Unterstützung herbeizieht. Tatsächlich wird auf dem Grundstück, auf das die Koordinaten hinweisen, eine Leiche entdeckt. Doch zur Überraschung aller handelt es sich um einen unbekannten Mann. Anna Stickmann schloss den Trödelladen zu und schaute sich irritiert um. Noch immer wurden im Garten hinter dem Haus Spuren gesichert. Sie ging kopfschüttelnd über die Straße in Richtung Bushaltestelle. Ich folgte ihr. Ich verstehe das alles nicht. Wie kommt diese Leiche auf das Grundstück? Darüber würde ich mich gerne mit Ihrem Vater unterhalten. Sie glauben, dass er etwas damit zu tun hat? Er leidet seit einem Jahr an Asthmaanfällen, wenn er sich in der Nähe des Hauses aufhält. Ja, das fing ganz plötzlich an. Vielleicht möchte er einfach nicht daran erinnert werden, was vor einem Jahr hier geschah. Aber was soll denn geschehen sein? Mein Vater tötet doch nicht einen Mann und verscharrt ihn hinter dem Haus. Das ist unmöglich. Wer sonst könnte einen Toten hinter dem Haus beerdigen? Woher soll ich das wissen? Ich war es nicht und mein Vater war es nicht. Nachts ist es hier ziemlich einsam und dunkel. Man gewöhnt sich dran. Ihnen ist nie etwas Verdächtiges aufgefallen? Ich bin nur tagsüber hier. Nachts und am Wochenende bin ich bei meinem Freund. Dann steht die Wohnung im Haus seit einem Jahr leer. Mein Vater will nicht mehr zurück und verkaufen will er auch nicht. Es ist sein Haus. Ich muss das respektieren. Die Polizei wird sich mit Ihrem Vater unterhalten. Ich würde das auch gerne. Am liebsten, bevor die Polizei ihn findet. Ich habe schon mehrfach auf sein Handy angerufen, aber er geht nicht ran. Mein Bus kommt. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Sie stieg in den Bus und ich ging zurück ins Hotel. Achim Bleising und Katja Werner saugten alles, was ich zu erzählen hatte, auf wie ein Schwamm. Aber was ist mit meiner Mutter? Und weshalb liegt da ein toter Mann? Ich verstehe das nicht. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Man muss nur danach suchen. Sie sollten sich auf das Schlimmste gefasst machen. Sie glauben, dass auch meine Mutter auf dem Grundstück vergraben wurde? Dann bleibt die Frage, wer die Postkarte geschickt hat. Wer wohl? Der Mörder. Er zeigt Reue. Er möchte gefasst werden. Hat man den Besitzer des Trödelladens noch nicht verhaftet? Er machte auf mich nicht den Eindruck eines Mannes, der eines Verbrechens überführt werden möchte. Viele Verbrecher sind gute Lügner. Das habe ich in einem Internet-Fernkurs gelernt. Es gibt Verbrecher, die so gut lügen, dass sie selbst an das glauben, was sie sagen. Die Polizei muss das ganze Grundstück umgraben. Los, Maloney, wir fahren jetzt sofort ins Polizeipräsidium. Das tut nicht. Sie bleiben hier bei meinem ledierten Kollegen. Sie wollen nur wieder den ganzen Tannenbaum ernten. Was für ein Tannenbaum? Das sagt man so. Sie meinen vermutlich den Lorbeerkranz. Ist doch egal. Wir sollten uns diesen Stickmann genauer ansehen. Mörder strahlen ein ganz anderes Korma aus als friedliche Menschen. Was für ein Korma? Ist das nicht was Essbares? Er meint vermutlich Karma. Ist doch egal. Hauptsache italienisch. Frau Werner griff zu ihrem Smartphone und googelte Korma und Karma, während Achim Bleising weitere Weisheiten aus seinen Internetkursen zum Besten gab. Später fuhr mich Frau Werner ins Polizeipräsidium und danach kehrte sie artig nach Grünwil zurück. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Schauen Sie sich den Mann an. Er weigert sich, etwas zu sagen. Auf seinem Grundstück wird eine Leiche gefunden und der Mann sagt nichts. Weil er jemanden schützen möchte. Was soll das, Maloney? Besitzen Sie Informationen, die Sie der Polizei vorenthalten? Die Geschichte begann vor einem Jahr. Herr Stickmann lernte Angelika Werner kennen und lieben. Was erzählen Sie da für einen Unsinn? Der Mann redet ja doch. Machen Sie weiter, Maloney. Es scheint fast so, als wären Sie zur Abwechslung für etwas zu gebrauchen. Dann geschah etwas Unvorhergesehenes. Was ist geschehen? Weshalb hat Angelika Werner den Mann getötet? Angelika hat niemanden getötet. Wenn Sie die Frau in Schutz nehmen, wird man Ihnen den Mord anhängen. Sie gab mir ein Jahr Zeit. Ich habe es verdrängt. Was haben Sie ein Jahr lang verdrängt? Eine Leiche im Garten? Angelika war es, die von Geräuschen geweckt wurde. Ich ging nach unten und bemerkte, dass jemand in den Laden eingebrochen war. Ich griff zu einem antiken Dolch. Der Mann drehte sich zu mir um und lachte mich aus. Dann ging er an mir vorbei, einfach so. Ich war wütend und außer mir, und da stach ich zu. Sie haben einen unbewaffneten Einbrecher niedergestochen? Als Angelika dazu kam, war der Mann schon tot. Sie wollte sofort die Polizei verständigen, aber ich hielt sie zurück. Wir stritten uns. Schließlich ging sie nach oben, packte ihre Sachen und war weg. Und Sie verscharrten die Leiche hinter dem Haus? Ja, ich wusste mir nicht anders zu helfen. Üble Sache, Maloney. Wer aber ist der Tote? Das weiß ich nicht. Er trug keinen Ausweis auf sich. Es gab keine Vermisstmeldung. Es war, als hätte er nie existiert. Doch Frau Werner stellte Ihnen ein Ultimatum. Sie rief mich eine Woche danach an und sagte mir, dass sie mir genau ein Jahr Zeit gibt, um mich der Polizei zu stellen. Weshalb ein Jahr? Das weiß ich nicht. Ich habe es verdrängt. Die hat sich auch nicht mehr gemeldet. Zuerst dachte ich daran, die Leiche wegzuschaffen. Aber was hätte das genützt? Ich hätte danach auch das Haus anzünden müssen. Die finden doch heutzutage auch nach Jahrzehnten noch Spuren. Ich hoffte einfach darauf, dass Angelika die Sache auf sich bewenden ließ. Das aber hat sie nicht getan. Sie hat ihrer Tochter eine Postkarte geschickt, weil sie genau wusste, dass diese nicht locker lassen würde, bis der Fall aufgeklärt ist. Sie hat mir erzählt, dass ihre Tochter sie hasst, weil sie einfach so abgehauen ist. Sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Sie wollte ein neues Leben beginnen. Mit mir. Und dann kam dieser Idiot und hat alles zerstört. Sie haben den Mann getötet, nicht umgekehrt. Genau, Maloney. Im Namen des unbekannten Toten, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Ich war nicht ich selbst, als ich es getan habe. Ich war frisch verliebt. Ist es nicht so, dass Menschen unzurechnungsfähig sind, wenn sie verliebt sind? Das muss man mir doch anrechnen. Das Einzige, was wir Ihnen anrechnen, ist die Untersuchungshaft. Und die beginnt ab jetzt. Stickmann senkte seinen Kopf und hielt beide Hände vor das Gesicht. Da ich keine Lust hatte, erneut nach Grünwiel zu fahren, rief ich Achim Bleising an und sagte ihm, dass er zusammen mit Katja Werner in mein Büro kommen solle. Eine Stunde später waren sie da. Aber was ist mit meiner Mutter? Wo ist sie? Vielleicht meldet sie sich bei Ihnen, wenn in der Zeitung steht, dass Walter Stickmann verhaftet wurde. Ich könnte nach ihr suchen. Reden Sie mit Ihrem Vater, er soll mich weiter bezahlen. Meinem Vater ist es egal, was aus meiner Mutter wurde. Sie hat uns verlassen, einfach so. Ich dachte, es muss ihr etwas zugestoßen sein, aber so wie es aussieht, will sie uns gar nicht mehr in ihrem Leben. Und weshalb schickt sie die Postkarte an Sie und nicht an die Polizei? Die Polizei kann mit Postkarten und Koordinaten nichts anfangen. Ich glaube, dieser Fall ist viel komplizierter. Wir müssen mit Ihrer Mutter reden. Erst dann kommt die ganze Wahrheit zutage. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Sie sollten sich einige Tage Ruhe gönnen. Und mein Kollege sollte den Knöchel ausheilen lassen und sich danach umschulen lassen. Das werde ich nicht tun, Maloney. Ich werde nach Angelika Werner suchen. Auf eigene Rechnung. Und wenn ich die ganze Wahrheit weiß, werde ich ein Buch darüber schreiben. Und dann wird es einen Film geben. Und ich werde Sie zur Premiere einladen. Maloney! Doch Frau Werner blieb unauffindbar. Walter Stickmann wurde vor Gericht gestellt und Achim Bleising bat mich, telefonisch einige Wochen danach, um ein kleines Darlehen. Ich ging nicht darauf ein. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliche Koordinaten. Dritter und letzter Teil.